Der Visionär. Wir tragen die Fackel durch die Dunkelheit. Aus der Reihe Völkischer Bücherwurm erscheint heute der erste Teil des Dreiteilers Bismarck, ein deutsches Kapitel von Freiheit und Macht von F.O.H. Schulz. Vorwort: Der 22. September 1862, der Tag, an dem König Wilhelm I. von Preußen Otto von Bismarck seinen Gesandten in Paris mit der Ministerpräsidentschaft betraute, wird ewig zu den denkwürdigsten Marksteinen deutscher Geschichte gehören. Bismarck begann sein Werk in dem wachen Bewusstsein, dass er die Aufgabe übernommen habe, Deutschland auf dem preußischen Amboss zu schmieden. Er begann mit dem eisernen Willen, auch über widerstrebende Majoritäten hinweg zur geschlossenen Macht und Größe seines Vaterlandes zu schreiten. Als das Reich stand, formte sich im Blickfeld seines Schöpfers die aus dem Grunde der internationalen Prophetie kommende Bewegung, deren Führer auf deutschem Boden Bebel wurde, ein Mann, der im Namen seiner Partei vor den Augen Bismarcks als Verteidiger der Pariser Kommune auftrat und den Schöpfer des Reiches in seiner Charakterhaltung befestigte, den unbestimmbaren Willen der Masse nicht als Baustoff des Staates zu verwenden. 9 Jahre hatte Bismarck benutzt, Preußen zu stärken und aus seinem Kern heraus Deutschland zu schaffen. 19 Jahre seines sturm- und gewittergeladenen Lebens hat er darauf verwandt, die Feinde seines Volkes in Schach zu halten, die immer schlagbereite Axt an ihre Wurzel zu legen und dem Reich die moralische und die materielle Grundlage für alle Zukunft zu sichern. In diesem gigantischen Ringen war neben dem Ultramontanismus der durch Bebel vertretene internationale Klassenkampfsozialismus, sein erbitterster und infolge des wild um sich greifenden Wirtschaftsliberalismus, auch scheinbar aussichtsreichster Gegner. Der eherne Titan Bismarck und der bewegliche Klassenkämpfer Bebel, der Schöpfer des Reiches und der Massentrommler, der unsterbliche Heros und der sterbliche Diener materieller Leidenschaft, in ihrer geschichtlichen Bedeutung nebeneinander gestellt, mögen das Bild ergeben, das Zeugnis gibt von der in der Geschichte gegründeten Weisheit, dass die Freiheit eines Volkes nur durch seine Macht garantiert wird oder, wie es Leopold von Ranke ausgedrückt hat, das Maß der Unabhängigkeit gibt einem Staate seine Stellung in der Welt. Es legt ihm zugleich die Notwendigkeit auf, alle inneren Verhältnisse zu dem Zweck einzurichten, sich zu behaupten. Das ist sein oberstes Gesetz. Das geschichtliche Kampffeld. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts macht der Frühkapitalismus in Deutschland schon sichtbare Gehversuche. Ein leichtes Fieber erschüttert den Gesellschaftskörper. Französische Revolutionsideen, Aufklärung und Materialismus begleiten eine soziale Entwicklung, die dem Feudalismus an die sittliche Wurzel und dem Kleinbürgertum an die physische Existenz geht. Es entsteht ein Großbürgertum, das im schnellen Ablauf der Geschichte auf dem immer leichter auswechselbaren Boden der politischen und sozialen Tatsachen seine Haltung mit der Richtung des scharfen Windes der Zeit wechselt und den Begriff des Vaterlandes mit seinen industriellen und Handelsinteressen in Einklang zu bringen versucht. Manchester-Leute von robuster Gesinnung, die das Laissez-faire, Laissez-aller zu ihrem heiligen staatspolitischen Grundsatz erkoren haben, stehen großmächtig neben geschichts- und bodengebundenen Männern, die mit den Waffen des Geistes und mit der Leidenschaft des Herzens den starken Staat wollen, damit aus ihm das starke Reich werde. Die nicht wollen, dass der friederizianische Staat ein Torso bleibe, deren Ziel die geeinte, machtvolle Nation ist. Und während die Manchester-Leute unter schonungsloser Ausnutzung der wirtschaftlichen Entwicklungs- und Konzentrationstendenzen das handwerkende Bürgertum zugrunde richten und den neuen Proletariern praktisch das Bewusstsein von der Vergänglichkeit alles bisher als groß und ewig Erkannten beibringen, ringt die in der Geschichte des Volkes verwurzelte geistige und ständische Schicht um die Seele des neuen Arbeiters, um sie glaubensgebunden und für die Schöpfung des Reiches rein und stark zu erhalten. Aber je mehr sich in Preußen die Tendenzen zur Schaffung einer neuen deutschen Zentralgewalt zuspitzen, je mehr sich diese Entwicklung als geschichtsbedingte erweist und je klarer es wird, dass nur durch die Kontinuierlichkeit der staatlichen Machtentwicklung und Machtentfaltung eine solche deutsche Zentralgewalt entstehen kann, desto stärker werden auch die zentrifugalen Kräfte des Liberalismus und des Materialismus. Dynastien verfallen in den Anachronismus einer längst überwunden geglaubten Hausmachtpolitik. Die neuen Industriebürger beginnen mit ihren Waren auf dem Weltmarkt zu erscheinen und fürchten sich vor der räumlich begrenzten Kräftesammlung. Das Proletariat in den Konzentrationsgebieten der Industrie wird von Emanzipationsaposteln, die die Idee der französischen Revolution verabsolutieren, aus dem völkischen Boden herausgerissen und auf die ebenso unendliche wie platte Ebene eines ohnmächtigen Welthumanismus geworfen, dem die nationale Selbstbehauptung als Überbleibsel einer barbarischen Zeit erscheint. Der Ultramontanismus betritt die politische Bühne und sucht hinter wie vor den Kulissen das protestantische Preußen an der neuen Reichsherrschaftsbildung zu hindern. Diese tragische, in der politischen Geschichte aller Völker einmalige Lage findet Bismarck vor, als er sich anschickt, das Reich auf dem Amboss der historisch gesund gebliebenen nationalen Restbestände zu schmieden. Bismarck wusste, dass er nur zum Ziel kommen konnte, wenn er die in der preußischen Geschichte wirksamen Machtelemente verlebendigte und stärkte, wenn er bei Friedrich dem Großen unmittelbar anknüpfte, wenn er die Genialisierung des Absolutismus in der durch die Zeitveränderungen bedingten Form fortsetzte und in jeder Abstumpfung der absolutistischen Spitze eine Schwächung des zu realisierenden Nationalstaatsgedankens erblickte. Die Verwirklichung des Deutschen Reiches, seine Stärke und Unabhängigkeit vor aller Welt fielen Bismarck mit dem Begriff der deutschen Freiheit so vollkommen zusammen, dass die Idee des Primates der Außenpolitik erst seit dem Eisernen Kanzler Schwergewicht in der Gestaltung deutschen Schicksals gewonnen hat. Als Bismarck das neue Reich vollendet, tritt die Bewegung in Erscheinung, die aus der Welttraumspekulation des Kommunistischen Manifestes hervorgegangen ist und in den Staaten nur Instrumente der Repressionsgewalt sieht. Jene Bewegung, die sich in die Wunden, die der Frühkapitalismus dem Volke schlägt, einnistet und in jeder starken Regierung einen Feind des Volkes erblickt, die nicht machtpolitisch denkt, sondern ihr Anschauungsgebäude auf Krankheitserscheinungen im gesellschaftlichen Körper aufbaut, die vor Niederlagen des eigenen Volkes nicht zurückschreckt, wenn diese Niederlagen Lockerungen der Staatsgewalt gegenüber den sogenannten Unfreien im Gefolge haben. Es ist der internationale Sozialismus, die Partei Bebels, der in seinen Erinnerungen aus meinem Leben schreibt: Meine Ansicht ist, dass für ein Volk, das sich in einem unfreien Zustand befindet, eine kriegerische Niederlage seiner inneren Entwicklung eher förderlich als hinderlich ist. Im Verfolg dieser Auffassung fährt Bebel in seinen Erinnerungen fort: Einmal angenommen, Preußen wäre 1866 unterlegen, so wäre das Ministerium Bismarck und die Junkerherrschaft, die noch bis heute wie ein Alp auf Deutschland haftet, fortgefegt worden. Das wusste niemand besser als Bismarck. Die österreichische Regierung wäre nach einem Siege nie so stark geworden, wie das bei der preußischen der Fall war. Österreich war und ist nach seiner ganzen Struktur ein innerlich schwacher Staat, ganz anders Preußen, aber die Regierung eines starken Staates ist für dessen demokratische Entwicklung gefährlicher. In keinem demokratischen Staate gibt es eine sogenannte starke Regierung. Dem Volke gegenüber ist sie ohnmächtig. Wenn Bebel von der inneren Freiheit des Volkes spricht, so meint er Auslöschung aller geschichtlichen Bindungen. Dann erscheinen die Schwächen der Vergangenheit wie in einem Hohlspiegel, verzerren sich die historischen Personen wie die historischen Dinge. Dann verlängert sich die Französische Revolution bis in die deutsche Zukunft. Und ihr Gesicht ist das sogenannte freie Volk, dem der Staat nach marxistischer Theorie unter den Händen abstirbt oder, wie in den Jahren 1918 bis 1933 erlebt, zur Karikatur eines politischen Machtwillens wird. In Bismarck, dem Repräsentanten des deutschen Nationalwillens, erscheint die Geschichte unseres Volkes als Ausdruck der souveränen Selbstbestimmung der Nation. Sein Werk knüpft dort an, wo der große Friedrich die Hände unfreiwillig hat sinken lassen müssen. In Bebel, dem Vertreter des Demos, treffen sich die Ausstrahlungen der materialisierten Verfallsepoche und verdichten sich zu der Vorstellung, dass die Freiheit der Einzelperson alles, die Individualität des Volkes und seine staatliche Macht nichts ist. Bismarck erkennt schon zur Zeit seiner Frankfurter Bundestätigkeit, dass der Weg zur deutschen Einheit zunächst einmal über die Habsburger Hausmachtpolitik und die dort gepflegte ultramontane, partikularistische Dynastienherrschaft hinausgehen müsse. Für ihn war der Marsch nach Königgrätz bitter, aber um des hohen Zieles willen notwendig. Ohne den auf diesem Weg entfalteten preußischen Machtzauber wären die süddeutschen Staaten nicht an der Seite der preußischen Vormacht in den Krieg gegen die Armeen Napoleons III. Gezogen. Bebel nennt den preußisch-österreichischen Feldzug in seinem Buch »Aus meinem Leben« bezeichnenderweise die Katastrophe von 1866. Seine Zukunftsstaatsfantastik und sein demokratischer Doktrinarismus hatten ihm den Blick für die Stufenfolge nationaler Verwirklichung geraubt. Auf diesem Gebiet ist er nur Nachfahre der Revolutionäre von 1848, die ihre großdeutsche Gesinnung vielfach aus zweiter Hand, nämlich aus der Sorge vor der innerpolitischen Macht der preußischen Bajonette bezogen. Als Bismarck den Abgeordneten Bebel im Reichstag ein Loblied auf die Pariser Kommune singen hört, weiß er vollends, dass der internationale Sozialismus in seiner Verwirklichung das Ende der nationalen Einheit und Selbstständigkeit Deutschlands, das heißt, das Ende seines eigenen Lebenswerkes bedeuten würde. Und er ist keinen Augenblick mehr im Zweifel darüber, dass er die Bewegung vernichten muss, wenn Deutschland als Einheit und Macht bestehen soll. Er verhängte das Sozialistengesetz über sie, um ihr die freie Entfaltungsmöglichkeit zu nehmen. Er gibt der Arbeiterschaft die Sozialgesetzgebung, um sie aus der Bannmeile der Klassenkampfagitation zu ziehen. Aber Bismarck rennt nicht so sehr an die Zäune des sich geheim formierenden Klassenkampfsozialismus als gegen die Mauern eines erwerbstoll gewordenen Bürgertums, dessen Entfesselung der Klassenspaltung der deutschen Gesellschaft in immer schnellerem Tempo neue Nahrung zuführt und dem marxistischen Sozialismus sozusagen den moralischen Berechtigungsschein für seine Weiterexistenz verschafft. Das deutsche Bürgertum lässt den großen Vollstrecker der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts, der ihm vorher nicht geahnte wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten im Inland und auf den Weltmärkten verschafft hat, im Stich. Das Sozialistengesetz erlahmt, wird unwirksam unter den konzentrischen Angriffen des Liberalismus und Ultramontanismus aller Schattierungen. Es fällt, und mit ihm fällt der Mann, ohne den Deutschland nur eine Fiktion, nur das Gelächter der großen europäischen Nationalstaaten geblieben wäre. Der sich in dem Irrgarten des Internationalismus tummelnde Drechslermeister August Bebel wird der Held einer Masse, die von einem Weltreich der Freiheit und Gleichheit träumt, von der Größe und Herrlichkeit des Vaterlandes nichts wissen will, im Namen der Demokratie die Persönlichkeit entmannt und die Individualität der Nation in der ätzenden Säure der internationalen Klassenkampfpropaganda auflöst. Bismarcks Werksgebirge und Bebels Agitation, in ihren wesentlichen Erscheinungen nebeneinander gestellt, ergeben die Bilder, in denen sich das Auf und Ab deutscher Reichsgeschichte spiegelt. Bismarck erwähnt den 20 Jahre jüngeren Bebel in seinen »Gedanken und Erinnerungen« mit keiner Silbe. Bebel rennt seinen großen Widersacher in seinem Erinnerungswerk Aus meinem Leben mehrere hundert Mal an. Bismarck hatte kein Verständnis für eine Bewegung, die der Geschichte nicht achtete, kein Verständnis für Parteiführer, die außerhalb der nationalen Entwicklung ihres Volkes standen, die an außerhalb des Volkes liegenden Dingen anknüpften und an die Stelle der Geschichte so etwas wie eine internationale Gerechtigkeit setzen wollten. Er war nicht Monarchist aus Gehorsam, sondern aus der Anerkenntnis der Tatsache, dass ohne die unverminderte sittliche Kraft des friderizianischen Macht- und Staatsgedankens und ohne Verlebendigung der leuchtenden Ruhmesidee des großen Preußenkönigs der unselige deutsche Partikularismus nicht überwunden und die demokratisch-parlamentarische Machtauflösung nicht verhindert werden könne. Hier ist der Schlüssel seines Machtwillens, der archimedische Punkt seiner Machtentfaltung, deren spezifischer, epochal bedingter Charakter nun festgehalten werden soll. Der Heros. Bismarck hat es dankbar anerkannt, dass die sieghafte Gestalt des großen Preußenkönigs ihm die Möglichkeit der Zusammenschweißung der Nation unter monarchistischer Führung gegeben hat. Am 27. Januar 1863 rief er mit kämpferischer Betonung den Abgeordneten des Landtages zu: Das preußische Königtum hat seine Mission noch nicht erfüllt. Es ist noch nicht reif dazu, einen rein ornamentalen Schmuck ihres Verfassungsgebäudes zu bilden. Noch nicht reif, als ein toter Maschinenteil dem Mechanismus des parlamentarischen Regiments eingefügt zu werden. Wenn überhaupt die Reichsgründung gelingen sollte, so konnte sie nur in der bewusstseinsmäßigen Anknüpfung an die letzte große Führergestalt der deutschen Geschichte, an Friedrich den Großen, zum Erfolg geführt werden. Bismarck, den wir als den einmaligen Führer des deutschen Volkes im 19. Jahrhundert anzusehen haben, knüpft also dort an, wo ein Ebenbürtiger sein zeitbedingtes Werk abbrechen musste. Er entreißt das Werk der Geschichte, macht es zu einer zwingenden Gegenwartsaufgabe, hält sie dem Volk vor und verpflichtet es auf die Fortsetzung. Mit dem inneren Auge des Genies erkennt er, dass nur durch Anknüpfung an das große Zeitüberdauernde neue Macht geschaffen werden kann, dass die partikularistischen Tendenzen des Konservatismus weder zum Deutschen Reich führen, noch die angesammelten Kräfte des Liberalismus der Bildung einer mächtigen Zentralgewalt nützlich sind. Aber er erkennt die tief im Volke schlummernden Sehnsüchte. Die Kyffhäuser-Sage ist ihm keine Literatur, sondern Gegenwart, keine Sentimentalität, sondern Forderung. Und das schon in seinem ununterbrochen arbeitenden Gehirn fertige Werk will er im Geiste ewiger deutscher Sehnsucht und nicht epochaler Sehnsüchtelei durchführen. Bismarcks Leben ist, vom Menschlichen her gesehen, eine einzige Tragödie, ein ununterbrochener Leidensweg, ein Schmerz ohne Ende. Sein Dämon treibt ihn, gibt ihm die höchste Klarheit des Bewusstseins und zu gleicher Zeit die Erkenntnis menschlicher Kleinheit und unmenschlich vieler Widerstände. Niemals verlässt ihn das Wissen um die Tatsache, dass er auf einem schmalen Grat wandelt und dass er der Weggenossen entraten muss, wenn er nicht mit ihnen gemeinsam in den Abgrund stürzen und sein Werk mitreißen will. Seine Einsamkeit ist ihm sittliche Pflicht, höchstes Gebot, dem er bedingungslos folgt, obwohl die Zahl seiner Feinde wächst und nicht nur seine Tage, sondern auch seine Nächte vom Kampf mit den Widersachern ausgefüllt wird. Er ist der Vollstrecker des vorherbestimmten monarchistischen Willens, an den er glaubt und von dem er nicht lässt. 1870 bekennt er: Nehmen Sie mir den Zusammenhang mit Gott. Und ich bin ein Mensch, der morgen einpackt und nach Varzin ausreißt und sein Haar verbaut. Sie nehmen mir dann meinen König. Denn warum, wenn es nicht göttliches Gebot ist, warum soll ich mich denn diesen Hohenzollern unterordnen? Es ist eine schwäbische Familie, die nicht besser ist als meine und die mich dann gar nichts angeht. In dieser Glaubenslage wird ihm die Anschauung von der unständischen Zerklüftung des Volkes durch die gegeneinander Wirtschaftenden, wird ihm die Politik der von Parteien vorgeschobenen Grundsätze zu einem abscheulichen Bild, sieht er in den Parteien die gegen die monarchische Vollstreckung der Geschichte gerichtete böse Gewalt, im Parlament das Werkzeug des Bösen. Das, was das Parlament wollte, schien ihm nicht als der Nutzen des Volkes, und was dem Volk nützte, war nach seiner Ansicht nicht der Wille des Parlamentes. Er lehnte die Verantwortlichkeit des Parlamentes ab, weil es ihm unwürdig schien, sich selbst zu entlasten. Er war gegen die sogenannten Deckungen, weil er sich stark genug fühlte, die Verantwortung ganz allein zu tragen. Diesem dämonischen Gestalter war Politik Schicksal. Er musste schaffen. Sein Werk ließ ihn niemals ruhen. Und sein Werk hieß Deutschland. Er wollte das ganze Werk schaffen, denn seine Hingabe war ausschließlich. Wie alle Meister hielt er es mit der Forderung: Bilde Künstler, rede nicht. Darum war ihm der parlamentarische Redesport auf das Tiefste verhasst. In seinen eigenen Reden kämpfte er oft genug im zurückhaltenden Tempo um die Formung seiner weit vorauseilenden Bilder. Darum lachte er der Schwätzer, darum hasste er sie, denn was sie alle vielgeschäftig suchten, das sah er vor ihnen, und seine Gestaltung eilte ihren erkennbaren und nicht erkennbaren Wünschen weit voraus. Darum konnte er auch nicht objektiv, nicht gerecht gegen sie sein. Sein neues Werk war meist schon fertig, ehe seine Kritiker sich an der Verächtlichmachung des Vorhergehenden erschöpft hatten. Als Gestalter brauchte er Werkzeuge, nicht Werkzieher, Blöcke, nicht Blöker, Steine, nicht Steiniger. Er brauchte den Strom, der dem Ganzen zueilt, nicht die Arme und Kanäle, die das Bild und die Kraft des Stromes zerreißen und ihn als schmutziges, von allen verachtetes Gewässer im Sumpfe enden lassen. Er brauchte die Tat und nicht die Taktik, das Erwachen und nicht das Bewachen. Die Macht und nicht das Mächeln. Das Redliche war ihm lieber als der Redende. Das Parlament war ihm nicht mehr als eine Herde, und er hatte keine Lust, die Rolle des königlichen Schäferhundes zu spielen, um diese im Namen von 1000 ewigen und vergänglichen Prinzipien auseinanderstrebende Gesellschaft immer wieder mühsam zusammenzuhalten. Bismarcks Hass gegen diese an seinem Werk zerrende Masse war grenzenlos. Der Tag hätte 48 Stunden messen können und er hätte nicht aufgehört, sie zu hassen. Nacht um Nacht arbeitet sein ruheloses, niemals zum Schlaf kommendes Gehirn an dem Gedanken, diesen gegen die Natur des Staates gerichteten Widersacher zu vernichten. Ist er mit ihm fertig, dann empfindet er neue, weil der Kraft seines Hasses und seiner Liebe kein Ende ist. Oft nimmt ihn seine Frau Johanna, die Tochter des pommerschen, pietistischen Edelmannes von Puttkammer, in ihre sanfte Pflege, beruhigt ihn, gibt ihm die Distanz zu seinen Feinden wieder, damit er erkenne, wie gering sie sind und wie wenig es sich lohnt, Brust an Brust mit ihnen zu kämpfen. Und es gelingt ihr. Aber sein Zorn ist auf die Lebensgefährtin übergegangen und gelegentlich sagt sie zu Parlamentariern: Eine einzige Rübe auf seinen Feldern interessiert ihn mehr als ihre ganze Politik. Nach einer parlamentarischen Sitzung schreibt er an seine Frau, er komme sich wie besudelt vor, als ob er in schlechter Gesellschaft, in einer Schlägerei gewesen sei. Seinem amerikanischen Jugendfreund Motley klagte er aus einer Sitzung des Preußischen Landtages: Ich bin genötigt, ungewöhnlich abgeschmackte Reden aus dem Munde ungewöhnlich kindischer und aufgeregter Politiker anzuhören und habe dadurch einen Augenblick unfreiwilliger Muße. Ich habe niemals geglaubt, dass ich in meinen reifen Jahren genötigt werden würde, ein so unwürdiges Gewerbe wie das eines parlamentarischen Ministers zu betreiben. Als Gesandter hatte ich, obschon Beamter, doch das Gefühl, ein Gentleman zu sein. Als Minister ist man Helot. Eure Gefechte sind blutig, unsere geschwätzig. Die Schwätzer können Preußen wirklich nicht regieren. Ich muss dem Widerstand leisten. Sie haben zu wenig Witz und zu viel Behagen. Dumm und dreist. Dumm in seiner Allgemeinheit ist nicht der richtige Ausdruck. Die Leute sind, einzeln betrachtet, zum Teil gescheit, meist unterrichtet. Regelrechte deutsche Universitätsbildung. Aber von der Politik über die Kirchtumsinteressen hinaus wissen sie so wenig, wie wir als Studenten davon wussten, ja noch weniger. In auswärtiger Politik sind sie, auch einzeln genommen, Kinder. In allen übrigen Fragen aber werden sie kindisch. Sobald sie in Korpore zusammentreten, massenweise dumm, einzeln verständig. Er erklärte offen, erst einen Cognac trinken zu müssen, ehe er zu einem parlamentarischen Diner gehe. Auswärtige Politik, an sich schon schwierig, würde durch 300 Schafsköpfe im Parlament nur noch mehr verwirrt. In dem Bewusstsein historischer Sendung fasste er seine Aufgabe als Lehnsmann des Königs für das Volk auf. 1882 sprach er die freisinnigen Abgeordneten des Reichstages folgendermaßen an. Was fesselt mich denn überhaupt noch an diesem Platz, wenn es nicht das Gefühl der Diensttreue und des Vertreters des Königs und der königlichen Rechte ist? Ein Parlament, welches aus einer erheblichen Anzahl Fraktionen, 8 bis 10, besteht, welches keine konstante Majorität, keine einheitliche anerkannte Führung hat, das sollte froh sein, wenn neben ihm der Ballast einer königlichen Regierung, eines königlichen Willens im Staatsschiff besteht. Wenn das nicht der Fall wäre, so würde eben alles zugrunde gehen, das Chaos eintreten. Ende Teil 1. Wir verabschieden uns für heute. Und auf, deutsches Volk, erwache!